Siebentes Kapitel. Waren die mittelalterlichen Kaiser, Könige und Fürsten wilde Jäger und Nomaden? Obige Frage wird den Lesern in nicht geringes Verwundern und Erstaunen setzen. Aber ehe wir uns mit ihr befassen, müssen wir uns von den Diplomatikern vorher das Nötigste über die Itinerare der mittelalterlichen Fürsten erzählen lassen. Bisher haben wir nämlich nur vom urkundlichen Itinerar der Kaiser und Könige gehandelt. Auch die Fürsten haben ja im Mittelalter, angeblich sehr spät, Urkunden lassen, und diese Urkunden, wie diejenigen der Erzbischöfe und Bischöfe, bezeichnet man in Gegenüberstellung zu den urkundlichen Schriftstücken der Kaiser, Könige und Päpste als Privaturkunden. Ein näheres Eingehen auf die interessanten Probleme dieser Privaturkunden verwahren wir uns für später. An dieser Stelle beschäftigt uns nur das Rätsel der aufgrund von Privaturkunden ermittelten Itinerare mittelalterlicher Fürsten. Bieten denn diese Fürsten-Itinerare auch Rätsel? Selbstverständlich, lieber Leser. Aber welche denn? Nun, genau dieselben, welche uns die Königs-Itinerare schon aufgegeben haben. Es gibt ein vortreffliches Werk über unseren Gegenstand, das zwar schon 1887 geschrieben wurde, aber allen neueren Arbeiten gegenüber immer seinen Wert behaupten wird. O Posse, die Lehre von den Privaturkunden, Leipzig 1887. Aus diesem Buche wollen wir zunächst ein Itinerarbeispiel aus dem 14. Jahrhundert, nämlich dasjenige des Markgrafen Friedrich von Meißen, für 1355 hierher setzen. Januar 1, Rochlitz, 6, 8, 10, Dresden, 16, Naumburg, 25, Gotha, 28, Georgenthal. Februar 20, Weißenfels, März 12 und 14, Coburg, April 10, Eisenach, 15, 22, Gotha, 30, Gotha, 30, Pforta, Mai 8, Gotha, Juni 15, 17, 18, Eisenach, Juli 8, Breitingen, 23, 26, Regensburg, August 29, Jüterbog, September 4, Leipzig, 12, Freiberg, 15, Dresden, November 22, Sulzbach, 29, Nürnberg, Dezember 2, 3, 4, Nürnberg, 4, Eisenach, 7, 8, 26, Nürnberg. Die Itinerare für die anderen Jahre bezeugen gleichfalls die große Reisefreudigkeit des Markgrafen. Wie die Könige war also auch unser Graf dauernd in Regierungsgeschäften unterwegs. Hatte er denn etwa auch keine feste Residenz? Nein, lieber Leser, dieser Markgraf, wie auch die meisten mittelalterlichen Landesfürsten, waren aus Mangel eines festen Wohnsitzes gezwungen, im Lande umherzuziehen. Die Prüfung der Itinerare führte Posse zu Ergebnissen, die uns merkwürdig bekannt vorkommen. Er entdeckte urkundliche Itinerardifferenzen, die sich auf Ort und Zeit erstrecken. Siehe dort Seite 167 und folgende. Erstens, so finden wir Urkunden desselben Tages aus verschiedenen Orten. Bald liegen die Orte nahe beieinander, bald ist die Entfernung sehr groß. Zweitens, das Nichtstimmen von Ort und Tag verrät sich durch unstandhafte Entfernungen. Drittens, das urkundliche Itinerar zeigt große Unregelmäßigkeiten, es ist rückläufig. Viertens, das urkundliche Itinerar lässt sich mit anderen Nachrichten nicht vereinbaren. Wie gesagt, hier liegen Ergebnisse vor, wie sie uns aus den Königsitineraren wohl vertraut sind. Von den gleichen Resultaten dürfen wir auf die gleichen Ursachen schließen, das heißt, auch die mittelalterlichen Fürstenitinerare sind in der spätmittelalterlichen Zentrale fabriziert worden. In dem großen Kunstbau mittelalterlicher Geschichte mussten eben mit beständiger Rücksichtnahme auf die General- und Untertendenzen auch die einzelnen Werkstücke verarbeitet werden. Wenn Posse betreffs der Verschiebungen im Itinerar der Markgrafen findet, dass solche verhältnismäßig selten seien, So hat diese verhältnismäßige Seltenheit in den Fürstenitineraren gegenüber den königlichen ihren einfachen Grund in dem Mangel genügenden literarischen Vergleichsmaterials. Das Kaiseritinerar lässt sich aufgrund der Annalen und Chroniken kontrollieren, während für dasjenige der Landesfürsten uns sehr oft und zumeist nach dieser Richtung hin jeder Anhalt fehlt. In manchen Territorien, wie zum Beispiel in Thüringen und Meißen, ist die Geschichtsschreibung so arm und unzuverlässig, dass wir nur selten und ganz gelegentlich von dem Aufenthalte des Fürsten an diesem oder jenem Orte erfahren. Siehe Seite 186. Wir verstehen diesen Mangel. Die Fälscher hatten genug Arbeit, Geschichten um die Kaiser zu erfinden, für die Fürsten fiel daher nur das Allernötigste gelegentlich ab. Auf unserer beschwerlichen, aber infolge der interessantesten Aufschlüsse auch so überaus lohnenden Forschungsreise durch die Bezirke der Itinerarrätsel gelangen wir nunmehr an den Punkt, wo wir uns wieder der Frage erinnern, die am Kopf dieses Kapitels steht. Waren die mittelalterlichen Kaiser, Könige und Landesfürsten Nomaden? Vorausgesetzt nun, dass man die papierne Überlieferung für unangetastete historische Wahrheit hinnimmt, so sind wir im Hinblick auf die Itinerare der weltlichen Herrscher gezwungen, auf die Frage zu antworten: Es waren Nomaden, allerdings sehr zivilisierte Nomaden. Ich habe es mir längst abgewöhnt, mich über alle die faustdicken Lügen der gefälschten mittelalterlichen Geschichte noch zu verwundern. Aber immer wieder falle ich von einer grenzenlosen Verwunderung in die andere, wenn ich mir vorzustellen versuche, wie es Menschen möglich war, dass jahrhundertelang kritische Geschichtsforscher sich solche historischen Bären wie die dauernde Wanderschaft des königlichen Hofes haben aufbinden lassen können. Denn dass diese angebliche ewige Wanderschaft der Könige eine Lüge ist, das beweist schlagend schon allein die erdichtete Feiertagstabelle. Generationen von Historikern haben solche Fantasien für bare geschichtliche Münze genommen. Dies Faktum ist von allen Itinerarrätseln das größte und unheimlichste. An dieser Tatsache offenbart sich am handgreiflichsten, was die bisherige historische Kritik wert ist, nämlich nichts. An dieser Tatsache offenbart sich auch am deutlichsten, worin der Grundfehler der bisherigen Kritik liegt, nämlich darin, dass sie als relative Scheinkritik eine papierne Tatsache mit einem anderen papiernen Bericht verglich und kontrollierte, statt die angebliche Geschichte als fragwürdiges Material mit der lebendigen Gegenwartserfahrung zu konfrontieren und so die Art ihrer Realität zu ermitteln. Ich nehme an, dass sich doch mancher Historiker im Stillen über das Wanderleben der mittelalterlichen Herrscher einige ketzerische und zweifelnde Gedanken gemacht hat, wie etwa Buchwald, welcher meinte, wenn man den Itineraren Glauben schenken wollte, so würde man zu dem Resultate kommen, dass im Durchschnitt ein Fürst im 13. Jahrhundert mehr gereist habe als der Commis Voyageur eines leidlichen Handlungshauses im 19. Jahrhundert. Was man von allen Königen und Landesfürsten aus allen mittelalterlichen Jahrhunderten behaupten kann. Denn das ist ja das Tollste an diesem geschichtlichen Aberglauben, dass alle Kaiser und Landesherren während des ganzen Mittelalters die meisten Tage ihres Lebens als wilde Jäger auf den Landstraßen zugebracht haben sollen. Wir wollen jedoch zunächst wieder bemüht sein, unseren kritischen Verstand mit seiner Erfahrung zeitweilig auszuschalten und als demütige Sklaven der Überlieferung aller Gehorsams vernehmen, was uns die Geschichte über die Reisetätigkeit der Herrscher mitzuteilen hat. Im Mittelalter hatten also die Kaiser, Könige und auch die meisten Landesfürsten keine feste Residenz, sondern zogen beständig im Lande umher, von einem Ort zum anderen, von einer Pfalz zur anderen. Begleitet von ihrem Gefolge, dem Hofe, ritten sie auf ihren Rossen die Landstraßen dahin, Jahr aus, Jahr ein. Zeitweilig schlugen sie allerdings auf einer ihrer Pfalzen oder in einem Kloster ihr Hoflager auf. Doch schon nach einigen Tagen bliesen die Hörner wieder zum Aufbruch. Es bedeutete einen Ausnahmefall, wenn ein König 2 oder 3 Wochen lang an demselben Orte verweilte. Und wenn es sich etwa ereignete, dass der Aufenthalt über einen ganzen Monat währte, so muss das als ungemeine Seltenheit im Kalender rot angestrichen werden.